Don't you wanna steal it? I wanna steal it. Let me see you steal it. Okay. Als Bauchtaschenrapper, Sauna-Clubgänger, gehört der Coup zu meinen Aufgabenfeldern, ich brauch Parada mit Fickfotzen blasen, ich muss Fixkosten tragen, die kann Rick Ross nicht zahlen, Nuttensohn. Mit dem 5-Sterne-Hacker brauchen wir nicht die Scheibe mit ner Zündkerze schmettern, durch komplizierte Passwortspiele am Smartphone, klickt die Tür des Lamborghini Gallardos, Celo steigt ein am Lenkrad, F1-Schaltung vom Auspuff, der Sound ist besser als mein Album. In Garagen tun wir die Wagen schnell bunkern, verbrennen mit der Flex die Fahrgestellnummern, die Einzelteile werden verkauft. Statt an Banker, an Kanakenhändler aus Balkanländern. Nutte ist der Bodensatz dick, wird am Ende doch eh die ganze Kohle verfickt. Letzter Coup, Doppel-S-I-O im ganz großen Stil. Luxus, Karosserien, Champions League, Benz Kombi. Mit Kindersitz auf Rückbank geknackt, während Elternsprechtag schnell in die Werkstatt. Next up, Heide, gib ihr Bottegas. Che und A, Rippen, Cars made in Modena. Yeah, ich hab unentouragen Top-Hacker in 0, nix auf Servern von NSA. Doch der Supra Toyota aus Japan, Asien muss diesmal rustikal behandelt werden, Klassik. Wie als die Blaupunkt-Tipps gerobbt wurden. Grand Theft Auto, Warschau, Polen. Im Noir Daimler durch Frankfurt, leere Straßen, ich glaub hier spukt's. Meine Crew ist auf Kfz spezialisiert. Bratte, dein Handy vibriert. Jim und du bist im Film drin. Hudsnork, Lagerhaus oder Nostalgieschlitten. Steal it, gib ihm. Schon seit Marktzeiten. M3 leisten, abreißen Ersatzteile. Zu Sparpreisen, Profit mit Boliden. 8 Mille Tankdeckel vom Lamborghini. Cello Torero, mitten im Stierkampf. Wenn der Deal platzt, dann ist Krise. Niemals zieh den Kuh durch, Bluetooth. Du suchst den Benz nach Fluss und Uhrenschmuck. Der Rip ist in die Hose gegangen. Der CAMG war von Drogenlieferanten. Sie wollen ihre Kilos, Gigo. Erklär's mal den Chichen am Apparello. Let's go, OL ist verschwunden. Zeitfenster, nur noch 60 Sekunden.